you hear? It's coming up from Rotinga. Rotinga. Rotinga. Ich tu es und geh nach vorn wie Carl Lewis. Schaffst du es auch ohne positiven Bluttest? Wenn du dich sputest, ich leg ein ganz schönes Tempo vor. Dreh dir laut auf wie Manowar, komm ich viele alt vor wie im Rentnerchor. Sie verenden schon vor den Zieleinlauf. Wer sich ins Spiel einkauft oder Styles klaut, fliegt gleich raus wie bei mir auch. Die Frage ist nicht, wer wird Millionär, sondern wer liebt seine Rap-Skills so sehr und drillt die mehr als beim Militär. Wer gibt für Flair seinen letzten Tropfen Schweiß? Zu viele trockene Styles und Hip-Hop dreht sich im Kreis. Aber kotzt nicht gleich, Rap ist Competition. Die Formel 1, Beat, geh mein Denko, Connor Cap, Lilo und Flake. Double Dragon geht auf Jagd, nimmt die Witterung auf. Ist die Beute im Visier, springt die Sicherung raus. Es nervt, dass ich ein paar Kasper daneben benehme. Mit 10 bis 10 schützen Rap wie ein Abwehrraketensystem. Naim, indem es nie halbe Sachen gibt. Man schöpft die Vollen, bringt alle Waffen mit und lässt Köpfe rollen, während andere bang und den Swang aus der Hüfte holen. Denn sie wüssten nicht, weshalb wir hier blöffen sollen. Flows fließen, wenn wir losschießen wie Maschinenpistolen. Haben nie geschrieben, unsere Vision erschienen sind Symbolen. Kids suchen nach ihren Ideen. Die verdienen die Kohlen, wir machen Raps für Cats, nicht Melodien für Millionen. Kilo und Flate, zwei Hände ins Feuer gelegt. Die Hip-Hop aus Loyalität, steht so treu, wann wie's geht. Man bereitet sich vor, dann wird die Beute zerlegt. Und nicht gestoppt, bis ihr Leute eure Häupter bewegt. Viele Toys und Fakes begehen eindeutige Todsünden. Wir durchsieben diese Freaks wie zweiläufige Schrotflinten. Ihr haltet ein Duell für taktisch klug, doch wir ziehen zu schnell wie Lucky Luke. Lucky Luke. Wir tun das hier, damit jeder zum Groove marschiert. Unsere Raps kommen gut platziert, wenn man durch Kugeln stirbt. Wer im Kampf den Mut verlässt, am Schlachtfeld Blut verschmiert. Hat ihr's nun kapiert, das wird buchstabiert. D-U-U-B-L-E-D-R-A-G-O-N. D-U-U-B-L-E-D-R-A-G-O-N. D-U-U-B-L-E-D-R-A-G-O-N. Achtung, Achtung, jetzt ist Vorsicht geboten. Ich bin mit Rap verbunden, wie der gordische Knoten. Unterstützt von Marus Noten, messe ich Fortschritt in Strophen. Kämpf für den Corner, kämpf Slogan und natürliche Drogen. An für sich verboten, kontrolliert von der Polizei. Denn hast du Dope dabei, geben sie dich vogelfrei. Freunde und Helfer, bitte räumt die Felder. Wir machen unsere Träume selber, das geht mit nem Joint halt schneller. Man munkelt recht häufig, wir seien im Bund mit dem Teufel. Da wir mit unseren Leuten das Dunkel durchleuchten. Wir wählen Musik, machen jetzt unser Ego publik. Und manchmal kannst du was lernen. Wie bei Telekolleg. Wieso ist das so tight? Was da so geschieht? Das sind Kilo am Mic und Maro am Beat. Wir fassen zusammen wie Doremi, Faso la Si. Kilometer am Mic, DJ Maro am Beat. Ich nehm Penny im Block und fick Jenny im Block und häng diese Locks mit der Family Block. Rap mit Remy und Schock wie der Kennedy Mord. Du fragst, wer ist Gott? Mein Name nennt die Cops. Ich sip 4-Sack in Nearjet von Whitney Houston und CPAP im Bett von Britney's Busen. Du glaubst es nicht, wow, dann straf mich Lügen. Auch deine Frau liebt es, für den Star zu bügeln. New York, Rio, Tokio, Shampoo, Soaps und Opium, Knarren, Cash und Kronjuwelen, extra Level, Bonusleben. New York, Rio, Tokio, Shampoo, Soaps und Opium, Knarren, Cash und Kronjuwelen, wir sind international. Ich bedanke mich recht herzlich, auf Wiederhören mit freundlichen Grüßen. Ich bedanke mich recht herzlich, auf Wiederhören mit freundlichen Grüßen. Ich bedanke mich recht herzlich, auf Wiederhören mit freundlichen Grüßen. This is Breeze ever flowing. When I ain't going on the corner getting amped with the corner cap, smoking the marijuana, getting me damp in my mind. I'm over here rocking with my man Killameter. Hey yo, Killameter, kill him, man.